entfernt. Ihr habt euch den Klimaschutz verschworen, denn das Ende der Welt ist ja so nah. Ihr sagt, ihr habt nichts zu verlieren. Tja, hier ist bei euch offenbar nicht da. Letzte Generation. Ihr meint, ihr seid die Helden der Nation. Ihr seid die allerletzten Deppen. Nur Witzfiguren und der Blanko. Ihr seid die Helden der Nation. Ihr seid